mehrere Orkhelme mitgebracht. Einer passte Frodo einigermaßen, eine schwarze Haube mit eisernem Rand und eisernen Reifen mit Leder überzogen, auf dem in Rot das böse Auge über dem schnabelähnlichen Nasenschutz aufgemalt war. »Die Morgul-Sachen von Gorbaks Leuten hätten uns besser gepasst und waren auch von besserer Machart«, sagte Sam. »Aber ich glaube, nach der Geschichte her wäre es nicht ratsam, mit dem Morgul-Abzeichen in Mordor herumzulaufen.« »Jedenfalls, da hätten wir dich nun, Herr Frodo, ein waschechter kleiner Ork, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Oder wenigstens könntest du einer werden, wenn wir noch eine Maske für dein Gesicht, längere Arme und krumme Beine für dich hätten. Das hier wird noch manches, was nicht so gut ins Bild passt, verdecken.« Er legte Frodo einen langen schwarzen Umhang über die Schultern. »Nun bist du marschfertig. Unterwegs kannst du noch einen Schild auflesen.« »Und du, Sam?« sagte Frodo. »Sollten wir nicht in gleicher Tracht gehen?« »Nun, Herr Frodo, das habe ich mir überlegt«, sagte Sam. »Ich lasse am besten nichts von meinen Sachen hier zurück. Und vernichten können wir sie nicht. Den Orkpanzer kann ich doch nicht über alles andere drüber ziehen, oder? Ein bisschen Verhüllung muss genügen.« Er kniete sich hin und legte seinen Elbenmantel sorgfältig zusammen. Es wurde eine erstaunlich kleine Rolle, und die steckte er in seinen Rucksack, der auf dem Boden lag. Dann stand er auf, schlang ihn sich auf den Rücken, setzte einen Orkhelm auf und warf sich einen schwarzen Umhang über die Schultern. »So«, sagte er, »nun passen wir einigermaßen zusammen. Also, los!« »Ich kann nur nicht die ganze Strecke ohne Pause marschieren«, sagte Frodo mit müdem Lächeln. »Ich hoffe, du hast dich nach den Wirtshäusern am Weg erkundigt. Oder hast du Essen und Trinken ganz vergessen?« »Bewahr mich! Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht«, sagte Sam. Er pfiff besorgt durch die Zähne. »Meine Güte, Herr Frodo, jetzt, wo du das sagst, merke ich erst, was für einen Hunger und Durst ich habe. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt einen Happen gegessen oder etwas getrunken habe. Ich habe gar nicht dran gedacht, als ich dich suchte. Lass mich mal überlegen. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war von dem Wegbrot und von dem, was der Hauptmann Faramir uns mitgegeben hat, genug übrig, um mich im Notfall noch 2 Wochen auf den Beinen zu halten. Aber wenn in meiner Wasserflasche noch ein paar Tropfen sind, wäre es viel. Für 2 reicht das jedenfalls nicht. Diese Orks, essen und trinken die nicht auch? Oder leben die nur von Gift und Gestank? Nein, sie müssen auch essen und trinken, Sam. Der Schatten, der sie gezüchtet hat, kann nur nachäffen, nicht erschaffen, nichts wirklich Neues von eigener Art. Ich glaube nicht, dass er die Orks zum Leben erweckt hat. Er hat sie verdorben und entstellt. Und wenn sie überhaupt leben sollen, dann müssen sie leben wie andere Geschöpfe auch. Mit fauligem Wasser und fauligem Fleisch nehmen sie vorlieb, wenn sie nichts Besseres haben. Aber nicht mit Gift. Mir haben sie etwas zu essen gegeben, also bin ich besser dran als du. Irgendwo in diesem Turm muss es Wasser und Essensvorräte geben. Aber wir haben keine Zeit, danach zu suchen, sagte Sam. »Na, ganz so schlimm, wie du denkst, steht es nicht um uns«, sagte Frodo. »Ich hatte ein bisschen Glück, während du weg warst. Sie haben tatsächlich nicht alles weggenommen. Ich habe meinen Proviantbeutel gefunden, zwischen ein paar Lumpen auf dem Fußboden. Sie haben ihn natürlich durchwühlt, aber ich vermute, dass Lembas hat ihnen nach Aussehen und Geruch überhaupt nicht gefallen, noch weniger, als es Gollum geschmeckt hat. Sie haben es verstreut und manches ist zertrampelt und zerbröselt, aber ich habe es aufgelesen.« »Es ist nicht viel weniger als deines. Aber Faramirs Proviant haben sie mir weggenommen. Und meine Wasserflasche ist aufgeschlitzt.« »Na, mehr kann man dazu nicht sagen«, sagte Sam. »Fürs Erste haben wir genug, aber mit dem Wasser sieht es schlecht aus. Aber komm endlich, Herr Frodo, wir müssen hier weg, oder ein ganzer See nützt uns nichts mehr.« »Erst wenn du einen Schluck getrunken hast, Sam«, sagte Frodo, »vorher rühre ich mich nicht von der Stelle. Da, nimm dieses Elbenbrot und trinke die letzten Tropfen aus deiner Flasche. Die ganze Sache ist sowieso ziemlich aussichtslos, also brauchen wir uns übermorgen keine Gedanken zu machen. Wahrscheinlich kommt gar kein Morgen mehr.« Die Leiter nahm Sam, nachdem sie hinabgestiegen waren, und legte sie im Gang neben die verkrümmte Leiche des abgestürzten Orks. Die Treppe war dunkel. Aber auf der Dachplattform sahen sie noch den Feuerschein des Berges, nun allerdings zu einem dunklen Rot niedergebrannt. Sie hoben 2 Schilde auf, um ihre Verkleidung zu vervollständigen, und gingen weiter. Sie schlichen die große Treppe hinunter. Die Kammer oben in der Turmhaube, wo sie sich wiedergefunden hatten, erschien ihnen im Nachhinein fast gemütlich. Nun waren sie wieder zwischen den dunklen Wänden, wo die Furcht in allen Winkeln lauerte. Mochten auch alle tot sein im Turm von Kirith Ungol, blieb er doch wie durchtränkt von Grauen und Unheil. Als sie zur Tür in den Hof kamen, blieben sie stehen. Schon hier spürten sie, wie der böse Wille der Wächter sich gegen sie stemmte, der stummen, schwarzen Figuren zu beiden Seiten des Tores, dass der Glutschein von Mordor trüb erhellte. Als sie zwischen den verstümmelten Orgleichen hindurchgingen, fiel ihnen jeder Schritt schwerer als der vorige. Bevor sie noch den Torbogen erreichten, mussten sie anhalten. Jeder Zoll weiter quälte und erschöpfte den Willen und die Glieder. Frodo hatte nicht die Kraft für ein solches Ringen. Er sank zu Boden. »Ich kann nicht weiter, Sam«, murmelte er. »Ich werde ohnmächtig. Ich weiß nicht, was mit mir ist.« »Ich weiß es, Herr Frodo. Halte noch durch, es ist das Tor. Nirgend so eine Teufelei. Aber ich bin reingekommen und ich komme auch wieder raus. Es kann nicht gefährlicher sein als voriges Mal. Nun los!« Er zog Galadriels Glas aus der Tasche. Als wollte es seiner Kühnheit Ehre erweisen und seine wackere braune Hobbithand nach allem, was sie geleistet hatte, in ein wohlverdientes Licht rücken, flammte es plötzlich auf, und der ganze dämmerige Hof wurde in blendend helles Licht getaucht, wie von einem Blitz, aber nicht flüchtig, sondern anhaltend. »Gilthoniel a Elbereth!« Denn ohne dass er wusste, warum, sprangen seine Gedanken mit einem Mal zurück zu den Elben im Auenland und ihrem Lied, das den schwarzen Reiter im Wald verscheucht hatte. »Aia Elenion, an Kalima!« rief Frodo, der wieder hinter ihm stand. Mit einem Ruck, wie wenn ein gespanntes Seil reißt, wurde der Wille der stummen Wächter gebrochen, und Frodo und Sam stolperten vorwärts, dann rannten sie los, durchs Tor und vorüber an den großen sitzenden Figuren mit den glitzernden Augen. Ein lautes Knacken, der Schlussstein des Torbogens stürzte herab, den Hobbits fast auf die Fersen, und die Mauer darüber zerbröckelte und fiel in Trümmer. Um Haaresbreite waren sie entkommen. Eine Glocke dröhnte, und die Wächter stießen einen hohen, misstönenden Klageruf aus. Von hoch oben aus dem Dunkel kam Antwort. Wie ein Donnerkeil kam eine geflügelte Gestalt aus dem schwarzen Himmel herab, mit einem schrillen Schrei die Wolken zerfetzend. Das Land des Schattens. Sam war so geistesgegenwärtig, die Fiole wegzustecken. »Lauf, Herr Frodo«, rief er. »Nein, nicht da lang. Hinter der Mauer geht es steil runter. Mir nach!« Sie rannten vom Tor die Straße entlang. Nach 50 Schritten kam eine scharfe Biegung um einen vorspringenden Felsen, und sie waren außer Sicht vom Turm. Für den Augenblick waren sie entkommen. An den Felsen gekauert, schnappten sie nach Luft, dann blieb ihnen fast das Herz stehen. Auf der Mauer neben dem zertrümmerten Tor saß nun der Nazgul und stieß seine mörderischen Schreie aus. Alle Felsen hallten davon wieder. Schleunigst trabten sie weiter, bald bog die Straße wieder scharf nach Osten ab und brachte sie für einen bedenklichen Moment ins Sichtfeld des Turms. Als sie hinüberflitzten, warfen sie einen Blick zurück und sahen die große schwarze Gestalt auf der Mauer. Dann tauchten sie zwischen hohen Felswänden ein, einen Durchstich, der steil abfallend zur Morgulstraße hinführte. Als sie die Einmündung erreichten, war noch immer nichts von Orks oder von irgendetwas, das der Nazgul herbeizurufen schien, zu sehen oder zu hören. Aber sie wussten, dass die Ruhe nicht lange anhalten würde. Jeden Moment konnte die Jagd beginnen. »So kommen wir nicht weit, Sam«, sagte Frodo. »Wenn wir echte Orks wären, müssten wir jetzt zum Turm hinrennen, nicht davon weg. Gleich der erste Feind, dem wir begegnen, wird uns durchschauen. Wir müssen irgendwie runter von dieser Straße.« »Ohne Flügel geht es nicht«, sagte Sam. Die Ostseite des Ephelduath bildeten kahle Felswände, die steil zu der dunklen Rinne hin abstürzten, die sie von der inneren Bergkette trennte. Nach der Einmündung gingen sie auf der Morgulstraße noch ein kurzes Stück und kamen nach einem starken Gefälle zu einer steinernen Brücke, die sich über den Abgrund hinweg schwang und die Straße in die zerklüfteten Hänge und Schluchten des Morgai trug. Frodo und Sam spurteten aus Leibeskräften die Brücke entlang, aber sie waren noch nicht auf der anderen Seite, als das Geschrei und Getöse der Verfolgung begann. Hinter ihnen, hoch oben am Berghang, stand der Turm von Cirith Ungol, die Mauern dunkelglühend. Plötzlich gab die Glocke dort wieder einen ihrer Misstöne ab, und gleich darauf brach sie in schepperndes Gehämmer aus, Hörner schallten, und von der anderen Seite der Brücke kamen Antwortrufe. In der dunklen Rinne unten, wo der verdämmernde Schein des Orodruin nicht hinfiel, konnten die Hobbits nicht viel sehen, aber schon hörten sie den Tritt eisenbeschlagener Stiefel, und auf der Straße klapperten Pferdehufe im Galopp heran. »Rasch, Sam, da müssen wir rüber«, rief Frodo. Sie krochen auf das niedrige Brückengeländer. Zum Glück lag kein Abgrund mehr unter ihnen, denn die Hänge des Morgai reichten schon fast bis zur Höhe der Straße herauf. Aber um die Falltiefe richtig einschätzen zu können, war es zu dunkel. »Auf Wiedersehen, Herr Frodo«, sagte Sam, als er das Geländer losließ. Frodo folgte. Und noch im Fallen hörten sie Reiter über die Brücke donnern, gefolgt von trappelnden Orkstiefeln. Trotzdem hätte Sam gelacht, wenn er es gewagt hätte. Statt, wie sie halb befürchtet hatten, auf in der Tiefe verborgenen Felsen zu zerschellen, landeten die Hobbits nach einem Fall von nur einem Dutzend Fuß mit dumpfem Krachen und Knistern in etwas, das sie hier am wenigsten erwartet hatten, dichtem Dornengestrüpp. Sam blieb still liegen und leckte die Wunden an seiner zerkratzten Hand. Als die Hufe und Stiefel vorüber waren, riskierte er ein Flüstern. »Meine Güte, Herr Frodo, ich wusste gar nicht, dass in Mordor irgendetwas wächst. Aber hätte ich's gewusst, hätte ich genau sowas erwartet. Diese Dornen müssen ja einen Fuß lang sein, so wie sich das anfühlt. Sind durch alles gedrungen, was ich anhabe. Ich wollte, ich hätte auch so ein Panzerhemd angelegt.« »Orkpanzer halten diese Dornen nicht ab«, sagte Frodo. »Auch ein Lederwams nützt da nichts.« Aus dem Gestrüpp herauszukommen war nicht einfach. Die Dornen und Ranken waren zäh wie Draht und klammerten sich fest wie Klauen. Als sie sich endlich losgemacht hatten, waren ihre Umhänge voller Löcher und Risse. »Da hinunter, Sam«, flüsterte Frodo, »schnell runter in dieses Tal und dann, sobald wie möglich, nach Norden abbiegen.« Anderswo auf der Welt wurde es wieder Tag, und weit hinter den Wolken von Mordor stieg die Sonne über den Ostrand von Mittelerde. Hier aber war noch immer Nacht. Der Schicksalsberg schwelte nur noch, und seine Feuer erloschen. Der Glutschein verlor sich von den Felswänden. Der Ostwind, der ihnen immer entgegengeweht war, seit sie Ithilien hinter sich gelassen hatten, schien sich gelegt zu haben. Langsam und mühevoll kletterten sie hinunter, tastend und stolpernd in der Dunkelheit, zwischen Felsengestrüpp und totem Holz hindurchkrabbelnd, immer bergab, bis es nicht mehr weiter hinunterging. Endlich hielten sie und setzten sich hin, Seite an Seite mit dem Rücken an einen Felsblock gelehnt. Beide schwitzten sie. »Selbst Shagrat würde ich jetzt die Hand schütteln, wenn er ein Glas Wasser für mich übrig hätte«, sagte Sam. »Sag nicht sowas«, sagte Frodo, »das macht es nur noch schlimmer.« Dann streckte er sich auf dem Boden aus, benommen und müde, und sagte eine Weile nichts mehr. Schließlich kam er mühsam wieder auf die Beine. Erstaunt stellte er fest, dass Sam eingeschlafen war. »Wach auf, Sam«, sagte er, »komm, es wird Zeit, dass wir noch ein Stück hinter uns bringen.« Sam rappelte sich auf. »Na, sowas«, sagte er, »ich muss eingenickt sein. Es ist schon lange her, Herr Frodo, dass ich mal richtig geschlafen habe, und die Augen müssen mir von selbst zugefallen sein.« Nach Norden, so gut er zwischen den Steinen und Felsblöcken, die dicht gesät auf dem Grund der tiefen Schlucht lagen, die Richtung ausmachen konnte. Aber er hielt bald wieder. »Es nützt nichts, Sam«, sagte er, »ich halte es nicht aus. Dieses Panzerhemd, meine ich, nicht in dem Zustand, in dem ich jetzt bin. Sogar mein Mithril-Hemd kam mir schwer vor, wenn ich müde war. Das hier ist viel schwerer. Und wozu soll es gut sein? Mit Hauen und Stechen kommen die hier nicht durch.« »Aber ganz ohne das wird es auch nicht abgehen«, sagte Sam. »Und denk nur an Messerstiche oder verirrte Pfeile. Dieser Gollum zum Beispiel ist nicht aus der Welt. Ich stelle mir nicht gern vor, dass zwischen dir und einem Messer im Dunkeln nur ein bisschen Leder sein soll.« »Mein lieber Sam«, sagte Frodo, »ich bin hundemüde und habe gar keine Hoffnung mehr. Aber solange ich mich noch auf den Beinen halten kann, muss ich weiter versuchen, zu diesem Berg zu kommen. Der Ring ist schwer genug, und dazu nun noch dieses Gewicht? Nein, das wäre mein Tod. Weg damit!« Aber halte mich nicht für undankbar. Ich denke nicht gern daran, wie du zwischen den Leichen hast herumwühlen müssen, um es für mich auszusuchen. Sprich doch nicht davon, Herr Frodo. Meine Güte, ich würde dich auf dem Rücken tragen, wenn ich könnte. Also, weg damit. Frodo legte seinen Umhang beiseite, zog das Ork-Panzerhemd aus und warf es weg. Ihn fröstelte ein wenig. »Was ich wirklich brauchen könnte, ist was Warmes«, sagte er. »Es ist kalt geworden, oder ich muss mich erkältet haben.« »Meinen Mantel kannst du haben, Herr Frodo«, sagte Sam. Er nahm seinen Rucksack ab und holte den Elbenmantel heraus. »Wie wär's damit, Herr Frodo? Du wickelst dir diesen Orkfetzen dicht um den Leib, schnallst den Gürtel außen darüber, und der Mantel kommt dann über alles andere. Die Orks werden ihn nicht ganz nach der Mode finden, aber dafür hält er dich wärmer. Und wahrscheinlich bewahrt er dich besser vor Schaden als alles andere Rüstzeug. Schließlich hat ihn die hohe Frau gemacht.« Frodo zog den Mantel an und verschloss ihn mit der Spange. »Das ist besser«, sagte er. »Ich fühle mich viel leichter. So kann ich weitergehen. Aber diese undurchdringliche Finsternis schlägt mir aufs Gemüt. Als ich gefangen lag, habe ich versucht, mich an den Brandywein zu erinnern, an Waldende und die Wässer, wie sie an der Mühle in Hobbingen vorüberfließt. Aber jetzt kann ich mir das alles gar nicht mehr vorstellen.« »Hör auf, Herr Frodo, jetzt bist du's, der von Wasser redet«, sagte Sam. »Wenn die hohe Frau uns nur sehen oder hören könnte, dann würde ich zu ihr sagen, gnädige Frau, alles, was wir brauchen, ist Licht und Wasser, bloß reines Wasser und gewöhnliches Tageslicht. Besser nimm's mir nicht übel als alle Edelsteine. Aber Lorien ist weit von hier.« Seufzend schwenkte Sam die Hand zu den Höhen des Ephelduath hin, die jetzt eher zu vermuten als zu sehen waren, wo sich ein tieferes Schwarz in den schwarzen Himmel reckte. Sie gingen weiter, doch bald hielt Frodo wieder an. »Ein schwarzer Reiter ist über uns«, sagte er, »ich kann es spüren. Wir bleiben lieber eine Weile ganz still.« Sie setzten sich unter einen großen Felsblock mit den Gesichtern nach Westen und redeten eine Weile nicht. Dann atmete Frodo erleichtert auf. »Er ist vorüber«, sagte er. Sie standen auf, und dann machten sie beide große Augen. Weit links von ihnen, nach Süden zu, begannen die Gipfel und hohen Kämme der Gebirgskette sich dunkel bis schwarz als sichtbare Formen von einem Himmel abzuheben, der allmählich grau wurde. Hinter ihnen wurde es hell, und langsam kroch das Licht nach Norden. Ein Krieg tobte oben in den hohen Lüften. Die aufgetürmten Wolken aus Mordor wurden zurückgetrieben, ihre Ränder rissen ein, als ein Wind aus der Welt der Lebenden aufkam und den Qualm und Dunst zum dunklen Land hinschob, wo er herkam. Die Säume der dunklen Wolkendecke hoben sich und ließen ein trübes Licht nach Mordor hineinsickern, wie ein blasser Morgenstrahl durch die schmutzigen Fenster eines Gefängnisses dringt. »Sieh dir das an, Herr Frodo«, sagte Sam. »Sieh dir das an! Der Wind hat gedreht! Da ist was los! Es geht nicht alles nach Wunsch für ihn. In der Welt draußen verfliegt sein Dunkel. Ich wollte, ich könnte sehen, was da vorgeht.« Des 15. März, und über dem Anduin-Tal stieg die Sonne über die östlichen Schatten auf, und der Südwestwind wehte. Theoden lag sterbend auf den Feldern des Pelennor. Während Frodo und Sam stehen blieben und schauten, rückte der Rand des Lichts die ganze Kette des Ephelduath hinauf, und dann sahen sie etwas mit hoher Geschwindigkeit von Westen heranfliegen, zuerst nur ein schwarzer Fleck gegen den schimmernden Streifen über den Berggipfeln, dann größer werdend, bis es wie ein Pfeil in die schwarzen Wolken hineinstieß und hoch über sie hinwegzog. Einen langgezogenen, schrillen Schrei stieß es aus, die Stimme eines Nazgul, doch diesmal hatte sie für die Hobbits keinen Schrecken mehr. Es war ein Schrei des Unmuts und der Wehklage. Schlechte Post für den dunklen Turm. Den Fürsten der Ringgeister hatte sein Schicksal ereilt. »Was hab ich dir gesagt? Da passiert was!« rief Sam. »Der Krieg soll gut gehen«, hatte Shagrat gesagt, »aber Gormad war nicht so sicher. Und auch da hat er wieder recht gehabt. Nun sieht alles schon freundlicher aus, Herr Frodo. Hast du nicht auch wieder ein bisschen Hoffnung?« »Eher nein, nicht viel, Sam«, seufzte Frodo. »Das ist drüben hinter den Bergen. Wir gehen nach Osten, nicht nach Westen. und ich bin so müde, und der Ring ist so schwersam. Und allmählich steht er mir jetzt immerzu wie ein großes, feuriges Rad vor Augen.« Sams Begeisterung legte sich gleich wieder. Er sah seinen Chef besorgt an und nahm seine Hand. »Komm, Herr Frodo«, sagte er, »jedenfalls habe ich jetzt eines von dem, was ich mir gewünscht habe, ein wenig Licht. Genug, um uns weiterzuhelfen. Aber ich nehme an, gefährlich ist es auch. Versuchen wir noch ein Stück weiterzukommen, und dann legen wir uns dicht beisammen hin und ruhen uns aus. Aber jetzt iss erst mal einen Happen, ein bisschen von dem Elbenbrot. Vielleicht wird es dich aufmuntern.« Während sie weitergingen, verzehrten sie zusammen eine Waffel Lembas, so gut sie sie mit ihren ausgedörrten Mündern herunterbekamen. Das Licht, obwohl nicht viel mehr als ein graues Dämmern, zeigte ihnen immerhin, dass sie sich tief unten in der Talrinne zwischen den beiden Bergketten befanden. Nach Norden stieg das Tal sachte an, und auf dem Grund verlief das Bett eines jetzt ausgetrockneten Baches. Auf der anderen Seite des steinigen Bachbetts sahen sie einen ausgetretenen Pfad, der sich zu Füßen der westlichen Felswände dahinwand. Hätten sie es gewusst, hätten sie ihn früher erreichen können, denn er zweigte an der Westseite der Brücke von der Morgulstraße ab und führte über eine lange in den Fels gehauene Treppe auf den Talgrund hinab. Er wurde von den Streifen oder Meldegängern als kürzester Weg zu den kleineren Forts und Wachtposten weiter nördlich benutzt, zwischen Cirith Ungol und dem Engpass von Isenmaul oder Carach Angren, dem Eisernen Rachen. Es war gefährlich für die Hobbits, einen solchen Pfad zu benutzen, aber sie mussten vorankommen, und Frodo glaubte, dass er das Herumstolpern zwischen den Felsen und durch die unwegsamen Schluchten des Morgai nicht lange aushalten könnte. Und er schätzte, dass die Richtung nach Norden wohl diejenige sei, in der ihre Jäger sie am wenigsten suchen würden. Auf der Straße nach Osten, über die Ebene oder auf dem Pass zurück nach Westen, dort würden sie zuallererst und am gründlichsten nach ihnen fahnden. Erst wenn er ein gutes Stück weit nördlich vom Turm wäre, gedachte er, einen Weg zu suchen, der ihn nach Osten brächte, zur letzten, verwegenen Etappe seiner Fahrt. Also durchschritten sie jetzt das steinige Bachbett und folgten dem Orkpfad, und auf ihm blieben sie einige Zeit. Die Felswände zur Linken hingen über, und von oben konnten sie nicht gesehen werden, aber der Pfad machte viele Biegungen, und bei jeder legten sie die Hand ans Schwertheft und bewegten sich mit viel Vorsicht. Das Licht wurde nicht heller, denn noch immer spie der Orodruin mächtige Rauchwolken aus, die, von den Gegenwinden aufwärts gedrückt, immer höher, bis in eine Region über dem Wind stiegen und sich zu einem unermesslichen Dach ausbreiteten, dessen Mittelpfeiler aus den Schatten aufragte, die nun außerhalb des Blickfelds der Hobbits lagen. Über eine Stunde waren sie marschiert, als sie einen Laut hörten, der sie jäh anhalten ließ. Unglaublich, aber unverkennbar. Rieseln von Wasser. Aus einer Rinne zur Linken, so scharf und schmal, als hätte eine Riesenaxt hier den schwarzen Fels gespalten, tröpfelte es herab. Ein letzter Rest vielleicht von einem köstlichen, aus einem sonnenbeschienenen Meer gesogenen Regen, von einem bösen Schicksal dazu verurteilt, auf die Welle des Schwarzen Landes niederzugehen und im unfruchtbaren Staub zu versickern. Hier trat es als ein kleines, fallendes Rinnsal aus dem Felsen, floss über den Pfad, bog dann nach Süden und verlor sich bald zwischen trockenem Gestein. Sam rannte darauf zu. »Wenn wir die hohe Frau je wieder sehen, sag ich's ihr«, rief er, »erst Licht und jetzt Wasser.« Dann hielt er an. »Lass mich zuerst trinken, Herr Frodo«, sagte er. »Meinetwegen, aber Platz genug ist doch für uns beide.« »Das meine ich nicht«, sagte Sam. »Ich meine, wenn es giftig ist oder irgendwie so schlecht, dass es sich schnell bemerkbar macht. Also dann, versteh mich recht, Chef, lieber ich als du.« »Ich verstehe schon. Aber ich finde, wir sollten beide zusammen auf unser Glück vertrauen, Sam, oder auf unseren Segen. Trotzdem, trinke vorsichtig, wenn es sehr kalt ist.« Und es hatte einen unangenehmen Beigeschmack, bitter und ölig zugleich. So jedenfalls hätten sie zu Hause gesagt. Aber hier konnte man es gar nicht genug loben, und es entkräftete alle Befürchtungen und Bedenken. Sie stillten ihren Durst, und Sam füllte seine Flasche. Frodo fühlte sich erleichtert, und sie gingen noch mehrere Meilen, bis die Verbreiterung des Wegs und die Anfänge einer rohen Mauer am Wegrand ihnen anzeigten, dass sie sich einem Orkposten näherten. »Hier biegen wir ab, Sam«, sagte Frodo, »und zwar nach Osten.« Seufzend blickte er zu den düsteren Bergkämmen auf der anderen Seite des Tals hinüber. »Meine Kraft reicht gerade noch bis da hinauf, und dann muss ich mich in irgendeinem Loch verkriechen und etwas ausruhen.« Das Bachbett verlief jetzt ein Stück weit unterhalb des Weges. Sie stiegen hinab und begannen es zu durchqueren. Zu ihrer Überraschung stießen sie auf dunkle Pfützen, die von dünnen Rinnsalen aus einer weiter oben im Tal gelegenen Quelle gespeist wurden. An seinen Rändern zu Füßen des Gebirges im Westen war Mordor ein sterbendes Land, aber tot war es noch nicht. Hier wuchsen Pflanzen, krumm und zäh und bitter,